Maddox, der Kurier seiner Majestät des Königs brachte soeben dieses Schreiben. Euer Gnadengesuch ist abgelehnt worden. Nein, ihr werdet es nicht wagen. Oh doch, Maddox. Hunderte von Unschuldigen habt ihr im Laufe eurer Amtszeit als Richter zum Tode verurteilt. Und als ob euch das nicht gereicht hätte, seid ihr nachts heimlich durch die Stadt geschlichen, um wahllos Menschen abzuschlachten. Das ist nicht wahr, ich habe... Was hat euch überführt? Euer Leugnen ist sinnlos. Wenigstens habe ich die Dinge in die Hand genommen. Seht euch doch den Abschaum an, von dem es auf unseren Straßen nur so wimmelt. Landstreicher, Diebe, Gesindel. Sie verschandeln unsere Häuser, vergewaltigen unsere Frauen und morden unsere Kinder. Ich habe unsere Stadt verteidigt. Ich habe meine Pflicht getan. Es hat euch Spaß gemacht, die Menschen zu töten. Zerstückelt habt ihr sie. Ich habe meine Arbeit nur mit der gebotenen Leidenschaft verrichtet. Du hast kein Recht zu morden. Beruhigt euch, Lionel. Verschwendet eure Kraft nicht. Dieser da wird sich bald vor einem höheren Gericht verantworten müssen. Ja, ihr habt recht. Pfarrer? Ja, Mr. Parker? Lasst den Pfaffen aus dem Spiel. Schafft ihn raus. Ich würde euch nicht raten, den Trost der Kirche abzulehnen, Richter Maddox. Hau ab, du verlogener Hurensohn. Deine Anwesenheit beleidigt mich. Nun gut, wie ihr wollt. Möge Gott eurer Seele... Dein Gott will schon lange nichts mehr von mir wissen. Allmächtiger, er hat den Verstand verloren. Vielleicht schon vor langer Zeit. Los, Henker, bring ihn zum Galgen. Da ist er! Verdammt seist du, Maddox! Mach Platz, Leute, aus dem Weg! Hängt den Bastard, hängt ihn auf! Euch werde ich auch noch holen. So geht doch zur Seite! Macht es langsam, damit er leidet! Ja, keine Falltür! Zieht ihn einfach hoch! Tötet das Schwein! Tötet das Schwein! Ruhig, Leute, bleibt ruhig! Hier, Maddox, die Stufen rauf! Ihr alle werdet dafür noch zahlen. Ihr alle. Nun macht zu! Hängt den Dreckskerl! Stell dich dort auf die Falltür. Ich weiß, wo ich mich hinstellen muss. Henker, leg ihm die Schlinge um den Hals. Willst du eine Augenbinde, Maddox? Den Teufel will ich. Bist du soweit, Henker? Ja, Herr. Hast du noch etwas zu sagen, Maddox? Ja, auch wenn ihr mich jetzt tötet. Ich werde wiederkommen und ich werde keine Ruhe finden, bis der letzte von euch unter der Erde liegend von Würmern zerfressen wird. Genug jetzt, das reicht. Vom heutigen Tag an seid ihr verflucht. Ihr, eure Kinder und eure Kindeskinder. Walte deines Amtes, Henker. Ja, mach nur, leg den Hebel um, schick mich in die Hölle. Man erwartet mich dort. Satan wird... Seht, sein Genick ist nicht gebrochen. Er lebt noch, er lebt. Mein Gott, schneidet ihn ab. Nein, lasst ihn hängen. Aber das ist unmenschlich. Er bekommt das, was er verdient. Lionel, nicht. Ihr müsst ihn abschneiden, sonst... Es ist vollbracht. Er strampelt nicht mehr. Allmächtiger. Er ist tot. Maddox ist tot. Was haben wir nur getan? Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Das Scheusal kann uns jetzt nichts mehr anhaben. Er hätte so nicht sterben dürfen. Es war Fügung. Gott alleine weiß, warum es so gekommen ist. Ihr glaubt, Gott hätte den Richter leiden lassen? Wie könnt ihr es wagen, euren Rachedurst mit Gottes Willen zu verwechseln? Was war das? Ein Gewitter. Das ist unmöglich. Am Himmel ist keine Wolke zu sehen. Oh nein. Das war Maddox. Was redet ihr da? Habt ihr den Schrei denn nicht gehört? Was war der Wind? Was für ein Wind? Ich weiß auch nicht. Ein Blitz ist in den Galgen eingeschlagen. Das Gerüst bricht! Oh Gott! So helft ihnen doch! Wir müssen den Männern helfen! Ja los, fasst mit an, schnell! Ja! Komm! Hier! Halt los! Hier ist der Henker! Lebt er noch? Wartet, er... Nein! Er ist tot! Sie sind alle tot! Der Richter hat sie geholt! Was redest du da, Weib? Schaut doch nach oben! Die Sonne scheint, das war kein Gewitter! Männer! Maddox ist weg! Tatsächlich! Er ist nicht mehr da! Herrgott, Maria und Josef! Hey! Hier ist doch einer am Leben! Es ist der Gefängnisdirektor! Was ist nur geschehen? Bleiben Sie ruhig liegen, Mr. Parker! Wo sind die anderen? Sie sind tot! Was? Oh. Nicht bewegen. Oh. Der Albtraum ist ja vorbei. Man versuchte noch lange, für den Blitzeinschlag eine Erklärung zu finden. Die besten Wissenschaftler Englands kamen nach London und untersuchten die Überreste des Gerüsts. Wilde Schlüsse wurden gezogen. Man sprach von einem seltenen Wetterphänomen, von Schwingungen in der Erdkruste oder gar von einem herabgefallenen Stern. Mit der Zeit verblasste die Erinnerung an die unheimlichen Geschehnisse. Die Jahre vergingen und irgendwann sprach niemand mehr von Maddox oder dachte an seine Hinrichtung. Doch das sollte sich ändern. Und zwar fast auf den Tag genau, 200 Jahre später, im 21. Jahrhundert. Heute. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte. Und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Montag, 8.14 Uhr, Scotland Yard. Ja? Sir James, was für eine Freude, Sie zu sehen. Setzen Sie sich. Natürlich, Sir James. Nun, was gibt's denn so Dringendes? Sie lassen nach, John. Wie meinen? Letzte Nacht sind wieder zwei Leichen verschwunden. Die Ghoul-Gefahr wird so langsam zu einem Problem der inneren Sicherheit. Ich tue, was ich kann, Sir James. Das reicht aber nicht mehr. Ich habe soeben veranlasst, dass ab heute Nacht sämtliche Friedhöfe Londons von unseren Leuten überwacht werden. Eine ausgesprochen weise Entscheidung, Sir James. Weise? Was glauben Sie eigentlich, wie weit mein Einfluss noch reicht? Ich habe neulich, Ihretwegen, eine ganze Insel in die Luft sprengen lassen. Das war zweifelsohne eine sehr noble Geste von Ihnen. Lassen Sie Ihre unverschämte Art, John. Grimes ist Ihnen wieder entwischt. Ich brauche langsam Erfolge. Bei allem Respekt, Sir. Ich riskiere da draußen mein Leben. Und nicht nur ich. Zuko, Bill und Shaw wären bei dem letzten Einsatz fast getötet worden. Ebenso wie der kleine Markus und sein Vater. Ja, John, ich weiß. Was ist los, Sir James? Hat man Ihnen die Pistole auf die Brust gesetzt? Das trifft es ziemlich genau. Eine Frist? 3 Tage. Oh, das ist verdammt knapp. Die da oben bekommen langsam kalte Füße. Was wir hier tun, und da liegt immer noch der Geheimhaltung. Selbst die Bewachung der Friedhöfe läuft unter dem Deckmantel der Terroristenfahndung. Wenn das Innenministerium jetzt Druck auf mich ausübt, kann das nur eins bedeuten. Man traut uns nicht mehr. Man will uns absägen. Und was ist, wenn wir Grimes nicht kriegen? Sie kriegen ihn, das ist ein Befehl. Verstehe, Sir James. Und jetzt machen Sie sich an die Arbeit. Ja, guten Tag. Oh Mann. Na, hat der Alte Sie angemiest? Angemiest? Ich bin froh, dass ich noch lebe. Es geht um Grimes, nicht wahr? Ja, wenn wir diesen Ghoul nicht bald unschädlich machen, sieht es schlecht um uns aus. Kann Myxin Ihnen nicht helfen? Tja, Myxin. Der rührt sich nur, wenn er einen Vorteil darin sieht. Aber irgendwie muss man doch an Grimes rankommen. Ich kann ihn leider nicht herbeizaubern. Tatsächlich nicht? Natürlich nicht. Warum fragen Sie? Er ist doch ein Dämon. Kann man Dämonen nicht beschwören? Glenda, ich könnte Sie küssen. Was hält Sie ab? Eine Beschwörung. Ich fragte gerade, was hält Sie ab? Was mich abhält? Tja, nun, ein Dämon reagiert nicht auf irgendeine x-beliebige Beschwörung. Vergessen Sie es. Was soll ich vergessen? Moment, John. Scotland Yard? Ja? Ja, der ist hier. In Ordnung, ich werde es ihm ausrichten. Das war die Werkstatt. Ihr Bentley ist fertig. Wirklich? War wohl ein ganz schönes Stück Arbeit, aber der Wagen sieht wieder aus wie neu. Sie können ihn abholen. Na, das ist doch mal eine gute Nachricht. Ich bin in meinem Büro. John, da kommt gerade ein Gespräch für Sie. Legen Sie es zu mir rüber. Sinclair? Wilson vom Empfang. Hier unten steht ein Mann, der zu Ihnen will. Er sagt, es sei dringend. Dann schicken Sie ihn doch rauf. Ich weiß nicht, Sir. Er sieht etwas seltsam aus. Hat wohl eine schlimme Hautkrankheit. Und mit Verlaub, Sir, der Kerl stinkt entsetzlich. Hat der Mann einen Namen? Ja, er heißt Grimes. Was? Soll ich ihn festhalten? Nein, sorgen Sie dafür, dass er noch 10 Minuten wartet. Dann schicken Sie ihn zu mir hoch. Aber lassen Sie ihn keinen Moment aus den Augen. Der Mann ist gefährlich. Verstanden, Sir. Sir James? Ja? Wir haben hier eine Code-Yellow-Situation. Wie bitte? Sie ahnen ja nicht, wer auf dem Weg zu mir ist. Innerhalb von Sekunden hatten schwer bewaffnete Spezialeinheiten die gesamte Etage gesichert. Es war die Standardprozedur bei einem Code Yellow, einer akuten Gefahr für einen Mitarbeiter vom Yard durch einen Eindringling. Die Polizisten hatten die Order, Grimes zu mir durchzulassen, ihn aber im Notfall sofort festzunehmen. Die Tür zu meinem Büro stand offen. Die Beretta hielt ich in der rechten, das Kreuz in der linken Hand. Grimes musste jeden Moment hier auftauchen. Und dann hörte ich die Schritte auf dem Flur. Wo ist er? Wo ist Sinclair? Ich bin hier, Grimes. Ich muss mit dir reden, Geisterjäger. Grimes betrat den Raum. Der Ghoul wirkte ungewöhnlich nervös. Seine Poren sonderten unablässig Schleim ab und in seinem Gesicht glaubte ich etwas wie Furcht zu erkennen. Einen Meter vor meinem Schreibtisch blieb er stehen. Seine Augen fixierten mein Kreuz. Was für ein netter Empfang. Was willst du von mir? Ich brauche deine Hilfe. Was hast du gesagt? Asmodina ist völlig größenwahnsinnig geworden. Wenn ein Dämon versagt, ist er so gut wie erledigt. Ah, verstehe. Nachdem du mich aus ihrem Reich hast entkommen lassen, arbeitet ihr wohl nicht mehr zusammen. Sie hat Maddox wieder erweckt. Maddox? Wer ist das? Der Richter. Er ist wieder da. Und er schickt jeden in das Reich des Spuks, der Asmodina enttäuscht hat. Du hast Angst. Verdammt ja. Ich habe Angst. Nie hätte ich gedacht, dass Asmodina so rigoros vorgeht. Bist du auf der Flucht vor ihr? Ja und nein. Ich darf weiter existieren, aber nur, wenn ich es schaffe, dich noch in dieser Stunde zu töten. Ganz schön tough, die Frau. Asmodina hatte mir für kurze Zeit große Macht verliehen. Das habe ich gemerkt. Aber jetzt bin ich nichts weiter als ein normaler Ghoul. Ich habe keine Chance mehr gegen dich. Und das bedeutet, dass in einer Stunde sogar meine eigenen Artgenossen hinter mir her sein werden. Bitte, Sinclair, hilf mir. Was soll ich machen? Mich erschießen? Nein, ich brauche eine Waffe, um mich zu verteidigen. Wenn du mein Kreuz haben möchtest, hier, bitte. Hör auf! Das Kreuz bringt mich um! Entschuldige, ich vergaß. Aber du hast eine andere Waffe. Eine Waffe, die auch ich benutzen kann. Wovon redest du? Von der Dämonenpeitsche. Myxin hat sie dir gegeben. Da bist du wohl falsch informiert. Was? Er hat sie nicht mir, sondern einem Freund gegeben. Dann lass sie herholen. Warum sollte ich? Weil ich sonst erledigt bin. Soll mir recht sein. Aber das kannst du doch nicht zulassen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Ich kann von großem Wert für das Sinclair-Team sein. Ja, tot. Ich weiß viel über die Hölle. Ich auch. Aber ich weiß mehr. Zum Beispiel, wo sich das Buch der grausamen Träume befindet. Ach ja, und wo? Erst die Peitsche. Erst die Information. Na toll, du hast keinen blassen Schimmer davon, wo das Buch... Das darf's doch nicht... Ich hatte den Ghoul genau zwischen die Augen getroffen. Hart prallte er auf meinen Schreibtisch, zuckte noch einmal auf und verwandelte sich in einen übelriechenden, grünlichen Schleim, den zahlreiche, winzige Äderchen durchzogen. John! John, alles in Ordnung? Grimes ist erledigt, Sir. Voll Teufel! Da kommt einem ja der Magen hoch. Ja, ich schätze, ich brauche einen neuen Schreibtisch. Wie konnten Sie ihn so leicht töten? Er war auf der Flucht. Asmodina hat ihn fallen lassen. Sein Auftauchen war eine reine Verzweiflungstat. Grimes hat Sie um Schutz gebeten? Offensichtlich wusste er sich nicht mehr anders zu helfen. Mein Gott, dieser Asmodina verursacht ja einigen Wirbel im Reich der Finsternis. Nicht nur dort. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir bald ein viel größeres Problem als die Ghouls. Jetzt sehen Sie aber Gespenster. Das bringt meinen Job so mit sich. Bleiben Sie locker. Wir haben gerade einen wichtigen Teilsieg errungen. Einen Teilsieg vielleicht, aber der verschafft uns bestimmt keine lange Atempause. Zwei Tage später, 8.39 Uhr, Hauptverwaltung der Parker Industries, New Docks, London. Herein. Sie wollten mich sprechen, Sir? Ja, Thomas, setzen Sie sich. Danke, Sir. Ich habe in der vergangenen Nacht die aktuellen Bilanzen unserer Dependancen analysiert. Ich denke, es ist an der Zeit, die Produktion unseres Werks bei Chichester einzustellen. Die Konservenfabrik? Das sind über 1000 Arbeitsplätze. Das ist mir bekannt, Thomas. Aber das Werk macht Gewinn. Gut, der Vorstand hatte im letzten Jahr ein paar Probleme. Der Betrieb ist zu kostspielig, die Arbeiter nicht motiviert. Nach meinen Berechnungen schreiben wir in den nächsten Jahren rote Zahlen. Aber Sir, in zwei Monaten ist Weihnachten. Umso wichtiger, dass wir keine Zeit verlieren. Ich will nicht noch die 13. Monatsgehälter bezahlen. Mein Gott, Ezra. Machen Sie die Papiere fertig und übergeben Sie die Sache unserer Rechtsabteilung. Sir, ich... Das wäre alles. Danke, Thomas. Wie Sie wünschen, Mr. Parker. Ezra Parker blickte zufrieden durch die riesigen Fenster seines Büros auf die Silhouette der erwachenden Millionenstadt. In diesem Moment wäre sein Vater sicher stolz auf ihn gewesen. Der Mitfünfziger hatte das traditionsreiche Familienunternehmen nicht nur völlig umstrukturiert, sondern auch dem Markt eines neuen Jahrtausends erfolgreich angepasst. So verzeichnete Parker Industries trotz der schlechten Wirtschaftslage enorme Gewinne. Ezras strenger Führungsstil ließ kein Versagen zu, und er war froh, dass sein ältester Sohn Harold sich anschickte, in seine Fußstapfen zu treten. Auf diese Weise war die Zukunft des Unternehmens gesichert, wenn er sich in einigen Jahren zur Ruhe setzen würde. Was Ezra nicht ahnte, war, dass seine Zukunft noch heute von der Vergangenheit eingeholt werden sollte. Ja? Ezra Parker? Am Apparat. Hast du eine Ahnung, wie viel Leid du soeben verursacht hast? Wer spricht da? Ihr Parkers habt euch überhaupt nicht geändert. Kein Stück. Wenn Sie von der Gewerkschaft sind, dann... Oh nein. Ich bin etwas so Grauenvolles, dass du dir schon bald wünschen wirst, nie geboren worden zu sein. Hören Sie mit diesem Theater auf. Mich haben schon viele einschüchtern wollen und die meisten waren weitaus besser als Sie. Ich will dich nicht einschüchtern. Ich will dich töten. Wie bitte? Du hast mich richtig verstanden, Parker. Dich und deinen verfluchten Sohn. Sie haben eben eine Morddrohung ausgesprochen. Keine Drohung. Ein Versprechen. Also das... Ezra Parker schluckte. Er hatte zwar schon früher Drohanrufe bekommen, aber die hatten sich immer nur auf ihn bezogen, nicht auf seine Familie. Und dann diese Stimme... Sie hatte nicht hasserfüllt geklungen, auch nicht wütend, vielmehr euphorisch. Ein ungutes Gefühl beschlich den Unternehmer. Eilig griff er zum Telefon und wählte die Nummer seines Sohnes. Parker? Hallo Junior. Hey, Dad. Bist du gerade entbehrlich? Im Prinzip schon. Was liegt denn an? Nicht am Telefon. Können wir uns zu Hause treffen? Oh, wie geheimnisvoll. Sagen wir in einer Stunde? Einverstanden. Bis später. Bis später. Thomas, lassen Sie den Wagen vorfahren. Natürlich, Sir. Ezra stand auf, zog sich den Wintermantel an und trat an den großen Spiegel, der neben der Eingangstür an der Wand hing. Er musterte sich von unten nach oben, war erstaunt, dass er trotz seines Alters... Als würde ihn eine unsichtbare Klaue nach hinten zerren, stolperte Ezra Parker weg von dem Anblick seines eigenen Spiegelbildes. Dort, wo normalerweise sein Gesicht saß, grinste ihn nun eine furchteinflößende Abscheulichkeit an. Eine greise Horrorfratze mit schlohweißem Haar und gelb leuchtenden Augen. Ich werde dich holen, Parker. Aber das kann es doch nicht... Noch bevor die Uhr Mitternacht geschlagen hat, wirst du neben deinem Sohn hängen. Nein! Sir, was ist passiert? Bitte? Ach, nichts weiter. Ich habe den Spiegel zerbrochen. Aber warum denn? Warum? Weil er mir nicht mehr gefallen hat. Ich habe mir nur... Sagen Sie sämtliche Termine für heute ab. Ich bin vorläufig für niemanden zu erreichen. Für niemanden? Sie haben mich verstanden. Aber bleiben Sie denn lange weg? Ich hoffe nicht. Schultern. Mich kribbelt's überall. Soll vorkommen im Whirlpool. Schon seit 2 Tagen war ich im wahrsten Sinne des Wortes arbeitslos. Es hatte weder Überfälle auf Leichenhallen noch Ghoul-Alarm gegeben. Mit Grimes Ableben schien die Hölle plötzlich sämtliche Aktivitäten eingestellt zu haben. Doch die Ruhe machte mich nervös, ganz im Gegenteil zu Sir James, dessen gute Laune von Tag zu Tag stieg. Den heutigen Vormittag hatte er mir sogar freigegeben. Eine Gelegenheit, die ich nutzte, um mich mit Jane der Entspannung hinzugeben. Ich glaube, mir reicht's. Was denn jetzt schon? John, es ist selten genug, dass du mal frei hast. Und da will ich bestimmt nicht die ganze Zeit mit dir in einer öffentlichen Badeanstalt hocken. Was hast du denn vor? Ich denke da an etwas Intimeres. Noch intimer? Ich meine, wir sitzen hier im Wasser, haben nicht viel am Leib. Und jederzeit kann uns irgendwer überraschen. Wie aufregend. Ich glaube nicht, dass wir so bald gestört werden. Ach nein? Hast du vielleicht den Bademeister bestochen? Sag bloß, du hast ihn wirklich bestochen. 1,5 Stunden später verließen wir den Raum und nahmen eine kalte Dusche. Eine Abkühlung, die wir dringend nötig hatten. Inzwischen war es nach 11 und ich wusste, dass die Therme jeden Moment wieder ihre Tore öffnen würde. Wir trockneten uns gegenseitig ab, schlüpften in unsere Bademäntel und spazierten Richtung Umkleideraum. Und dann war es vorbei mit der Ruhe. John! Das darf doch nicht wahr sein. Jemand hat unsere Schließfächer aufgebrochen. Verdammt, mein Handy und meine Waffen sind weg. Ja, meine auch. Aber mein Portemonnaie ist noch da. Seltsam, meine Uhr hat der Dieb auch hier gelassen. Wenn es ein Dieb war. Jane hatte recht. Dieser Einbruch trug eine andere Handschrift. Man hatte uns entwaffnet. Und wer sonst hätte daran ein Interesse gehabt, wenn nicht ein Dämon? Zum Glück hatte ich mein Kreuz nicht in das Schließfach gelegt, sondern trug es wie immer um den Hals. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass wir nicht mehr allein sind. Mag sein, aber wenn das hier Dämonen waren, warum haben sie uns nicht schon längst angegriffen? Vielleicht warten sie auf den richtigen Moment. Na, den haben sie gerade verpasst. Los, komm! Wir schlichen durch das Labyrinth unzähliger Umkleidekabinen. Hier waren wir relativ schutzlos. Unsere Feinde konnten hinter jeder Tür lauern. Aber wir hatten keine Wahl. Ich musste Sir James informieren und das nächste Telefon befand sich im Eingangsbereich. Endlich tauchte die große Glastür für uns auf, die zur Rezeption führte. Ich umklammerte mein Kreuz, lehnte mich mit dem Rücken gegen die Wand und drückte die Tür einen Spalt breit auf. Oh nein. Der Bademeister? Ja, und er ist kein schöner Anblick. Lass mich mal sehen. Waren das Ghouls? Ich denke schon. Sinclair! Aber das kann doch nicht... Das ist ja das erste Mal, dass ich dich sprachlos erlebe, Geisterjäger. Mittwoch, 10.54 Uhr. Hauptverwaltung der Parker Industries. Erdgeschoss. Ich liebe diesen Job. Harry Booth tauchte den Wischmopp mehrmals in das vom Schmutz getrübte Spülwasser und zog ihn anschließend über die edlen Marmorplatten am Boden der Herrentoiletten. Sein fröhliches Pfeifen verbarg nur den Widerwillen, mit dem er tagtäglich die Geschosse des luxuriösen Bürogebäudes vom Dreck der feinen Herrschaften befreite, um seine karge Rente etwas aufzubessern. Da hat aber wieder jemand besonders viel daneben gehen lassen. Hallo? Ist da jemand? Oh Mann, nicht schon wieder. Auf, auf, auf, auf. Abgeschlossen. Hey, ist da jemand drin? Ja. Ich wusste es. Moment, ich mach auf. Hilfe! Ja, doch! Ich muss erst den Spezialschlüssel finden. So. Hat's mal wieder geschneit oder ist ihn einfach nur so schlecht geworden? Ach du Scheiße. Es traf den Rentner wie ein Vorschlaghammer. In der kleinen Toilettenkabine lag, das kalkweiße Gesicht von Schmerzen verzerrt, ein bis auf die Unterhose nackter Mann, auf dessen Brust 2 daumennagelgroße Löcher klafften, aus denen unablässig Blut strömte. Schusswunden, dachte Harry, und kalter Schweiß drang aus den Poren seiner Stirn. Bleiben Sie ruhig liegen. Ich werde sofort einen Krankenwagen rufen. Nein, die Polizei. Was ist mit der Polizei? Mr. Parker ist in Gefahr. Mr. Parker? Wovon reden Sie? Ich bin sein Chauffeur. Ach, dieser verdammte Stadtverkehr. Nehmen Sie die Abkürzung über die Andell Street, Morton. Hier links. Sehen Sie? Alles frei. Ich sage Ihnen, der schnellste Weg ist nicht immer der direkteste. Hey, warum halten Sie an? Da will jemand mitfahren. Was erlauben Sie sich, Morton? Fahren Sie sofort weiter. Das kann ich nicht. Moment mal. Was ist mit Ihrer Stimme? Sie hören sich an, als ob... Darf ich einsteigen? Nein, machen Sie die Tür zu und zwar... Oh, oh mein Gott. Wie schön, dich wiederzusehen, Parker. Ezras Herz schien einen Schlag zu übersprengen, als er das Gesicht des Mannes sah, der sich in diesem Moment zu ihm auf den Rücksitz der Limousine drängte. Es war die Fratze, die ihm zuvor in dem Spiegel erschienen war. Hilfesuchend griff der Unternehmer nach vorne, fasste die Schulter seines Fahrers, der sich wie in Zeitlupe umdrehte. Und jetzt glaubte Ezra endgültig seinen Verstand zu verlieren. Der Mann am Steuer war nicht Morton, sondern eine Gestalt wie aus einem Horrorfilm. Das Wesen hatte kein Gesicht. Zwischen Revers und Mütze saß nur eine ovale, grau-weiße Fläche. Ohne Mund, ohne Nase oder Augen. Noch bevor Ezra einen Schrei des Entsetzens ausstoßen konnte, spürte er den kalten Lauf einer 44er Ruger an seinem Hinterkopf. Und jetzt werde ich dir zeigen, was Macht wirklich bedeutet, Parker. Freust du dich denn gar nicht, mich wiederzusehen? Das ist unmöglich. Ich habe 2 Kugeln in deinen verdammten Schädel gejagt. Ja, und das hat richtig wehgetan. Ich habe dich vernichtet. Reg dich ab, Sinclair. Du hast doch keine Ahnung, was zurzeit im Reich der Finsternis los ist. Wieso lebst du noch? Sagen wir, der Dämonenrichter hat Gnade vor Recht ergehen lassen. Ich dachte, er kennt keine Gnade. Normalerweise nicht, aber er hatte noch Verwendung für mich. Also gab er mir, sagen wir mal, eine Art Bewährungsfrist. Wozu? Der gute Maddox hat hier im Diesseits noch eine alte Rechnung zu begleichen und dafür braucht er Ruhe. Du solltest mich ablenken. Genau, Sinclair. Während du mit der Blondine Körpersäfte ausgetauscht hast, hat Maddox seinen Rachegelüsten freien Lauf gelassen. Auf wen hat er es abgesehen? Ach, auf irgendeine Familie, was weiß ich. Von denen dürfte inzwischen ohnehin niemand mehr leben. Du Schwein, ich werde dich... Na, na, na! Ein Schritt weiter und ich drücke ab. Wäre das nicht lustig? Der Geisterjäger erschossen mit der Waffe seiner eigenen Freundin? Dazu wird es nicht mehr kommen. Halt die Klappe, Weib, oder ich knall dich zuerst ab. Ach ja? Du scheinst nicht zu wissen, wen du vor dir hast. Jane, nicht! Bist du übergeschnappt, Miststück? Bleib stehen! Meine Waffe wird in deiner Hand nicht funktionieren. Noch einen Schritt und ich drück ab! Tu's doch! Jane! Wie du meinst. Nicht! Oh, Scheiße. Runter, Jane! Ich riss mir das Kreuz vom Hals und rannte mit ausgestrecktem Arm auf den Ghoul zu, der plötzlich Janes Astra mit voller Wucht in meine Richtung warf. John! Verdammt! Die Waffe hatte mich am linken Auge getroffen. Für einen Moment sah ich Sterne und musste mehrmals blinzeln. Als ich wieder klar sehen konnte, war Grimes verschwunden. Er ist da lang, John! Okay, versteck dich. Ich komme gleich zurück. Nimm die Astra mit! Ich denke, die funktioniert nicht. Die erste Kammer lasse ich immer leer. Und jetzt schnappt ihr das Schwein! Schließ auf, Parker. Hören Sie, wenn es um die Konservenfabrik geht, wir können über alles nochmal reden. Ich werde... Es geht nicht um deine dreckigen Geschäfte. Es geht um Blutschuld. Ich verstehe nicht. Schließ endlich die Tür auf oder ich töte dich gleich hier. Ja, ja, schon gut. Ein schönes Haus hast du. Ja. Die Parkers zählten schon immer zu den privilegierten Familien. Was hat meine Familie damit zu tun? Alles. Einer deiner Ahnherren hat einst schwere Schuld auf sich geladen. Ein Ahnherr? Lionel Parker. Vor 200 Jahren hat er mich in den Tod geschickt. Er hat mich qualvoll am Galgen ersticken lassen. Das, Das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein. Und er war der Einzige, der meine Hinrichtung überlebt hatte. Aber jetzt, da Asmodina mich wiedererweckt hat, kann ich meine Rache endlich vollenden. Hören Sie auf! Ich werde deine Familie heute noch auslöschen! Sie sind ja wahnsinnig! Füte deine Zunge! Sie können mich doch nicht töten für etwas, das ein anderer vor 200 Jahren verbrochen hat. Doch, ich kann. Aber ich habe doch nichts getan. Hör auf zu wimmern. Es wird an deinem Schicksal nichts ändern. Und jetzt lass uns ein wenig dein prachtvolles Haus besichtigen. Das Haus? Wozu? Damit wir ein Zimmer finden, in dem wir dich aufhängen können. Verdammt, auch leer. Ich hatte das Thermalbad Raum für Raum durchsucht. Ohne Erfolg. Von Grimes fehlte jede Spur. Wieder mal. So langsam wurde dieser Dämon zu einem echten Trauma für mich. Enttäuscht ging ich zurück zur Eingangshalle, wo Jane bereits auf mich wartete. Und? Fehlanzeige. Er ist verschwunden. Oh nein. Geht die Bedrohung durch die Ghouls jetzt etwa wieder von vorne los? Ich hoffe nicht. Mal sehen, was Sir James dazu sagt. Das hier hing übrigens an der Eingangstür. Heute geschlossen. Dieser Grimes ist wirklich raffiniert. Ja, leider. Scotland Yard? Glenda, ich bin's. John, du meine Güte, wo waren Sie nur so lange? Sir James hatte mir freigegeben. Sir James sucht Sie überall. Hier ist die Hölle los. Was ist passiert? Ich glaube, jemand ist entführt worden. Sie sollen sofort ins University Hospital kommen. Ins Hospital? Ja, Sir James ist auch dort. Bitte beeilen Sie sich. Bin schon unterwegs. Heißt das, dass du wieder los musst? Ja, leider. Woanders brennt es schon wieder. Oh Mann, du kommst auch nicht zur Ruhe. Ruhe? Was ist das? Ja, nun geh schon. Ich rufe die Polizei und fahre dann nach Hause. Aber pass auf dich auf. Grimes ist vielleicht noch in der Nähe. Hey, ich bin schon groß, weißt du? Wenn Grimes etwas von mir will, muss er erst an der hier vorbei. Ah, das Arbeitszimmer. Wäre dies nicht der ideale Ort für deine Hinrichtung? Bitte hören Sie auf. Das kann doch alles nicht wahr sein. Lass das Gejammer und mach die Vorhänge zu. Ezra Parker sah in die kalten, entschlossenen Augen des unheimlichen Richters. Er wusste nicht, ob Maddox tatsächlich ein Geist war oder einfach nur wahnsinnig. Aber ihm war klar, dass er handeln musste, wenn er diesen Albtraum überleben wollte. Und ihm blieb nicht viel Zeit. Der Gesichtslose kam bereits mit einer Leiter zurück, um ein Seil am Kronleuchter zu befestigen. Hast du mich nicht gehört, Parker? Schließ die Vorhänge! Ja. In dem Raum wurde es schlagartig dunkler. Der Unternehmer hatte den Eindruck, sich selbst in einer tödlichen Falle einzusperren. Schwer atmend drehte er sich um, schritt an seinem Schreibtisch vorbei auf das zweite. Moment, der Schreibtisch. In der obersten Schublade hat er einen Colt versteckt. Plötzlich überschlugen sich Ezras Gedanken. Jetzt nur keinen Fehler machen. Ohne Hast und so selbstverständlich wie möglich umrundete er das massive Möbel. Aus den Augenwinkeln beobachtete er den Richter, der seinem Diener fasziniert beim Anbringen des Galgens zusah. Dann hatte Ezra die Schublade erreicht. Er betete, dass sie nicht abgeschlossen war, umschloss mit zitternden Fingern den Griff und zog. Hey, was machst du da? Finger weg von... Jetzt bist du dran, du perverses Dreckstück! Nein, warte, ich... Verdammt nochmal, was soll denn das? Drei Löcher in meiner Robe. Wie sehe ich denn jetzt aus? Aber das ist unmöglich. Jetzt reicht's mir aber. Los, häng den Kerl endlich auf. Nein, lass mich in Ruhe, du... Warum stirbst du nicht? Ich habe dich doch... Auf die Leiter mit dir. Nein, lass mich los. Ich will nicht... Leg ihm die Schlinge um den Hals. Nein, ich... Gut so, vergiss die Handschellen nicht. Hört auf, du hört doch endlich auf. Weg mit der Leiter. Nein. Ja. wo soll's denn hingehen? Sehen Sie die Blondine, die da hinten in den Lancia steigt? Na, die kann man wohl kaum übersehen. Folgen Sie ihr. Unauffällig. Das kostet aber extra. Was? Mann, ich bin Taxifahrer und kein Bulle. Für so einen Spaß will ich satte 30% mehr. Hier, nehmen Sie. Alles? Ja, doch. Alles klar, Mister. Die Frau gehört Ihnen. Das weiß ich. Und zwar mit Haut und Haaren. Ja, Parker. Stirb! Ein heftiger Ruck war durch Ezra Parkers Körper gegangen. Er hatte den Eindruck, als wolle eine gewaltige Pranke seinen Kopf von den Schultern reißen. Die Luft wurde ihm abgeschnürt, seine Augäpfel verdrehten sich und die Lippen liefen blau an. Gebannt verfolgte Maddox das grausame Schauspiel, starrte mit dämonischer Freude auf sein verzweifelt strampelndes Opfer und bemerkte nicht den jungen Mann, der plötzlich an der offenstehenden Tür erschien. Vater! Was zum... Der Richter fuhr herum, sah in die weit aufgerissenen Augen von Harold Parker, der ohne zu zögern in das Zimmer stürzte und die Beine seines Vaters umklammerte. Vater! Harold Parker! Was für ein glücklicher Zufall. Zu schade nur, dass du deinen Vater nicht alleine da runterholen kannst, was? So helfen Sie mir doch! Warum sollte ich? Der Alte bekommt doch schon wieder etwas Luft. Fassen Sie mit an, um Gottes Willen! Er ist zu schwer! Ich kann ihn nicht mehr lange halten! Weißt du was, Harold? Das hoffe ich sogar. Hilfe! John, endlich! Es tut mir leid, Sir James, es ging nicht schneller. Warum war Ihr Handy aus? Es wurde mir gestohlen. Von wem? Von einem alten Bekannten, Grimes. Sie wollen mich auf den Arm nehmen? Ich wollte, es wäre so. Grimes ist tot! Das dachte ich auch, aber offensichtlich hat ihm die Hölle noch eine Chance gegeben. Oh nein! Wir haben gekämpft, aber er konnte leider entkommen. Das heißt, wir stehen wieder am Anfang. Sir, Grimes' Angriff war nur ein Ablenkungsmanöver. Er wollte verhindern, dass ich einem anderen Dämon in die Quere komme, der hier in London eine Familie auslöschen will. Welche Familie? Das hat er mir nicht gesagt, aber Glenda erzählte mir am Telefon etwas von einer Entführung. Ja, der Vorsitzende von Parker Industries ist spurlos verschwunden. Ezra Parker? Genau der. Sein Chauffeur wurde niedergeschossen aufgefunden. Er behauptet, ein gesichtsloser Mann hätte ihn überfallen und seine Kleidung geraubt. Ein Gesichtsloser? Vielleicht war das der Dämon, den Grimes vor ihnen schützen wollte. Könnte sein. Der Fahrer liegt hier auf diesem Zimmer. Er hat unglaubliches Glück gehabt. Die Kugeln haben die lebenswichtigen Organe nur um Millimeter verfehlt. Kann ich mit ihm sprechen? Ja, aber er ist noch sehr schwach. Kommen Sie. Tut mir leid, der Patient braucht jetzt Ruhe und... Scotland Yard, es wird nicht lange dauern. Mr. Morton? Ja? Ich bin Oberinspektor Sinclair, wie geht es Ihnen? Könnte Bäume ausreißen. Hören Sie, Sie haben meinem Kollegen etwas von einem Mann ohne Gesicht erzählt. Das glaubt mir doch eh niemand. Doch, Mr. Morton, ich schon. Ach ja? Ich bin hinter diesem Gesichtslosen her. Dann schnappen Sie sich den Mistkerl. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so was Kaltblütiges erlebt. War er alleine? Das weiß ich nicht. Ich kann mich kaum an etwas erinnern. Bitte, versuchen Sie es. Also, ich saß im Wagen, ahnte nichts Böses. Und dann tauchte plötzlich der Gesichtslose neben mir auf. Ich dachte zuerst, erlaubt sich einer einen Scherz, bis ich den Schalldämpfer sah. Das Arschloch schoss ohne Grund. Und ich war sofort weggetreten. Hab nur... im Nebel mitgekriegt, dass er mich auszog. Das reicht jetzt. Mr. Morton darf sich nicht so sehr aufregen. Einen Moment noch, Schwester. Was ist? Vielleicht habe ich nur fantasiert, aber ich glaube, der Kerl hat jemand gerufen, nachdem er mich niedergeschossen hatte. Wen? Einen Richter. Mad Max oder so. Hört sich verrückt an, nicht wahr? Ganz und gar nicht, Mr. Morton. Sie haben mir sehr geholfen. Kommen Sie, Sir James. Und? Wir sind auf der richtigen Spur. Grimes hat von einem Dämonenrichter namens Maddox gesprochen. Einem was? Ich erkläre Ihnen alles später. Im Moment rennt uns die Zeit davon. Läuft die Fahndung schon? Natürlich, ganz London wird nach Mr. Parker durchkämmt. Haben Sie es bei ihm zu Hause versucht? Dort geht niemand ans Telefon. Aber der nächste verfügbare Streifenwagen fährt hin. Ich werde das übernehmen. In Ordnung, John. Und halten Sie mich auf dem Laufenden. Worauf Sie sich verlassen können, Sir James. Ach, ausgerechnet jetzt. Wer ist denn da? Pizza-Service. Ach Mann, lest doch mal die Namensschilder richtig. Ich habe keine... Keinen Laut, du miese Schlappe. Jane hatte ihre Wohnungstür noch nicht einmal ganz aufgezogen, als sich ihr die Mündung einer Beretta durch den Spalt entgegenstreckte. Johns Beretta. Die Detektivin reagierte im Bruchteil einer Sekunde. Sie duckte sich, warf die Tür wieder zu und quetschte so den Arm des Ghouls ein. Mein Arm! Lass die Waffe fallen, Grimes! Du quetschst sie mir ab! Jane lehnte sich mit ihrem ganzen Gewicht gegen die Tür, beobachtete, wie sich die wulstigen Finger des Dämons langsam öffneten. Kurzerhand entriss sie Grimes die Beretta und zog die Tür mit einem kräftigen Ruck wieder auf. Noch bevor der Ghoul wusste, wie ihm geschah, stolperte er rückwärts, prallte mit dem Rücken gegen die Wand und stürzte zu Boden. Nun war er es, der in die Mündung der Waffe starrte. Und plötzlich begann er am ganzen Leib zu zittern. Jane! Bitte! Ich hätte nicht gedacht, dass du so dämlich bist. Ich wollte dich nicht töten. Natürlich nicht. Ich wollte dir ein Angebot machen. Ja, ich wollte gerade die Seite wechseln. Mhm. Und sonst? Ich mach dich reich. Reich und schön. Ach, bin ich etwa nicht schön genug? Du bist die schönste Gebieterin. Du kannst mich treten, mich schlagen. Nur verschone mich. Ich gebe dir alles, was du willst. Tatsächlich. Macht. Das ewige Leben. Brauche ich nicht. Berge von Gold, Diamanten, eine größere Brust. Weißt du, was das Problem mit euch Dämonen ist? Sag's mir, damit ich Buße tun kann. Ihr wartet zu lange. Du hättest mich vorhin einfach abknallen können, aber nein, du musstest zuerst noch einen Spruch ablassen. Ich nehme alles zurück. Zu spät. John wird entscheiden, was mit dir geschehen soll. Du willst Sinclair holen? Und ob. Los, rein da mit dir. Nein, bitte. Er wird mich in ein weißmagisches Gefängnis sperren. Schon möglich. Und jetzt beweg dich. Das kannst du mir doch nicht antun. Wenn du nicht sofort aufstehst, wirst du noch erleben, was ich mit einem Schleimbeutel wie dir alles... Ohne Vorwarnung war der Ghoul vom Boden aufgesprungen. Jane jagte Kugel auf Kugel aus dem Lauf und beendete damit Grimes unselige Existenz. Diesmal für immer. Innerhalb von Sekunden verflüssigte sich der größte Teil seines Körpers. Der Rest schwamm in der stinkenden Lache, die langsam in den Teppich sickerte. Wie zum Abschied erhob sich ein Arm aus der Brühe. Die Finger waren gekrümmt, als suchten sie irgendwo Halt. Doch den sollten sie nie finden. Ezra Parkers Haus stand im Zentrum eines riesigen Anwesens, dessen gepflegte Gartenanlage sich über mehrere Kilometer erstreckte und von einer meterhohen Steinmauer begrenzt wurde. Weder die Mauer noch die Alarmanlagen bereiteten mir Probleme, vielmehr fand ich das Herrenhaus nicht auf Anhieb. Erst ein asphaltierter Weg führte mich zu dem imposanten Gebäude, vor dem zwei Autos parkten, eine Stretch-Limousine und ein Porsche. Die Motorhaube des Sportwagens war noch warm, offensichtlich war also jemand zu Hause. Vorsichtig umrundete ich das Haus und fand schließlich eine Hintertür, die erstaunlicherweise nur mit einem einfachen Schloss gesichert war. Dann wollen wir doch mal sehen. Na also, wer sagt's denn? Ich betrat eine Art Vorratsraum, von dem aus ich zur Küche gelangte. Hier war alles ruhig. Vorsichtig ging ich weiter, durchquerte mehrere stilvoll eingerichtete Wohnräume, bis ich schließlich die pompöse Eingangshalle erreichte, von der eine breite Treppe in die erste Etage führte. Gerade hatte ich meinen Fuß auf die erste Stufe gesetzt, als ich das Geräusch hörte. Ein eiskalter Schauer lief mir über den Rücken. Das unheimliche Stöhnen schallte von den hohen Wänden der übergroßen Halle und schien aus allen Richtungen zu kommen. Wer hatte es ausgestoßen? Vielleicht ein Geist? Ich schloss die Augen, horchte konzentriert in die Leere. Jetzt gab es für mich kein Halten mehr. Ich nahm 2, 3 Stufen auf einmal, erreichte innerhalb von Sekunden die erste Etage. Ich kann nicht mehr! Rechts lang. Ich passierte zwei geschlossene Türen und dann stand ich vor einem Flur, der in Ezra Parkers Arbeitszimmer mündete. Ein Bild des Schreckens offenbarte sich mir. Harold Parker hielt, das Gesicht in Schweiß gebadet, die Beine seines Vaters umklammert, während Ezra verbissen mit der Schlinge kämpfte, die ihm immer wieder die Luft abzuschnüren drohte. Zwei Männer standen an der Tür und ergötzten sich an diesem makabren Schauspiel. Der Gesichtslose und Maddox, der Dämonenrichter. Sofort zog ich die Beretta und schoss. Zur Seite, Maddox, oder ich? Der Gesichtslose zerplatzte in einem Regen aus Staub und gelbgrünem Nebel, der sich im Gang ausbreitete und mir die Sicht nahm. Kurz entschlossen lief ich mit ausgestreckter Waffe durch den Dunst in das Arbeitszimmer hinein und sah gerade noch, wie Maddox seinen Ellenbogen in Harolds Brustkorb rammte. Verfolg mich doch, Geisterjäger! Harold brach japsend zusammen, während der unheimliche Richter nach links rannte, um sich mit einem Hechtsprung aus dem Fenster zu stürzen. Du Teufel! Ich... Nein, mein Vater! Ich zögerte keine Sekunde, warf die Bretter weg und umfasste die strampelnden Beine des immer schwächer werdenden Mannes. Helfen Sie mir! Ich kann Ihren Vater nicht alleine darunter holen. Ich kann nicht! Harold, stehen Sie auf! Nein, nicht die Augen schließen! Bleiben Sie wach! Harold! Drei Stunden später, University Hospital, London. Na, geht's wieder? Meine Brust. Dieser Maddox hat Ihnen drei Rippen gebrochen. Aber die Schmerzen werden bald nachlassen. Rippen? Aber wieso bin ich... Vater, was ist mit... Bewegen Sie sich nicht. Sie brauchen jetzt Ruhe. Was ist mit meinem... Ihrem Vater geht es den Umständen entsprechend gut. Das heißt, er... Ja. Sie haben halb ohnmächtig und im wahrsten Sinne des Wortes mit letzter Kraft einen Stuhl in meine Richtung geschoben. Davon weiß ich gar nichts mehr. Kann ich mir denken. Und dieser Irre? Ist leider entkommen. Oh nein. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde Ihnen und Ihrem Vater noch zeigen, wie Sie sich wirkungsvoll gegen Maddox und seine Handlanger zur Wehr setzen können. Das ist gut. John? Ich komme, Sir James. Und Sie werden jetzt gesund, ja? Ich gebe mir Mühe. Ich fuhr mit Sir James zurück zum Yard. Obwohl Maddox entflohen war, wirkte mein Chef ungeheuer aufgeräumt. Nicht nur, dass wir Grimes endgültig los waren, wir hatten auch zwei unschuldigen Menschen das Leben retten können. Nach diesen Erfolgen brauchten wir vom Innenministerium keinen Druck mehr zu befürchten, jedenfalls vorläufig nicht. Das Abenteuer hatte ein weiteres erfreuliches Nachspiel. Noch bevor Ezra Parker aus dem Krankenhaus entlassen wurde, machte er die Schließung der Konservenfabrik bei Chichester rückgängig. Vielleicht war ihm durch die schrecklichen Ereignisse klar geworden, dass es im Leben mehr gab als nur Geld und Macht. Jedenfalls hoffte ich das für ihn. Diesmal hatten wir gewonnen. Dabei ahnte ich nicht, dass die harten Kämpfe der vergangenen Wochen und Monate nichts waren im Vergleich zu dem, was mir schon in den nächsten Tagen bevorstand.